Sonntagmorgen, du stehst vor meiner Tür. Ich geh kaputt, ihr Duft klebt noch an dir. Mit deinem süßen Blick fragst du, darf ich rein? Küsst mich auf die Stirn und ich fall voll drauf rein. Langsam checken, aber ich bin nicht zu retten. Ich will nur das, was ich nicht haben kann. Und das bist du, nur du, nur du, mein Don Juan. Ich will nur dich und keinen anderen. Aber ich bin nicht zu retten. Ich will.